mir schon so manchen guten Rat. So wie mein Junge, gebe niemals auf. Vollbringe ab und zu mal eine gute Tat. Vertrau dir selbst und schaff dir ein Zuhause. Sei lieb zur Damenwelt und fange dir nichts ein. Und feier auch mal in die Nächte rein. Mach Fehler wie du willst und lern draus jeden Tag. Doch eins sei dir gesagt: Verlieb dich nie, nie, nie, niemals nie in das Mädchen hinter der Theke. Verlieb dich nie, nie, nie, niemals nie in das Mädchen hinter der Bar. Egal wie schön sie auch ist, egal wie durst du bist, es ist ihr Job, dass sie dich mag. Gib sie dir auch mal ein Aus, sie geht alleine nach Haus. Junge, eins sei dir gesagt: Verlieb dich nie, nie, nie in das Mädchen hinter der Bar. Und ja, es wurde mir klar, als ich in meine erste Kneipe ging. Das Thekenmädchen sah und lächelnd an der Bar an ihren Lippen und den Zapfern hing. Wie sie das Bier vom Fass in meinem Becher goss, das war Ästhetik pur und ich beschloss: Ja, nirgends auf der Welt, da könnte es schöner sein. Und zu spät fiel mir ein: Verlieb dich nie, nie, nie, niemals nie in das Mädchen hinter der Theke. Verlieb dich nie, nie, nie, niemals nie in das Mädchen hinter der Bar. Egal wie schön sie auch ist, egal wie durst du bist, es ist ihr Job, dass sie dich mag. Gib sie dir auch mal ein Aus, sie geht alleine nach Haus. Junge, eins sei dir gesagt: Verlieb dich nie, nie, nie in das Mädchen hinter der Bar. Das ist mir seitdem erst tausendmal passiert. Ich hab nen Korb und sie mein Geld kassiert. Und hab ich mal nen Jungen, soll selber Vater sein, da trichter ich ihm ein: Verlieb dich nie, nie.